Es nützt nichts, Jagger. Ich verstehe deinen Frust, aber das bringt dir das Geld auch nicht wieder. Um die Gauner soll sich die Kripo kümmern. Wir sollten lieber noch einmal über eure Beobachtungen im Wald reden. Ich habe das Gefühl, das ist eine echte Spur. Ihr habt recht. Lasst uns wenigstens dort etwas erreichen. Hey, check ein, Verein. Das ist ein Wort. Und jetzt erzählt einmal. Ihr seid also weiter oben nochmal in den Wald abgebogen. Genau. Und ich hätte es gar nicht bemerkt. Tja, bevor wir in den Wald abbiegen wollten, musste ich noch einmal stehen bleiben, weil sich mein Gepäckständer mal wieder gelöst hatte. Du weißt doch, ich habe ihn nur mit einem Draht festgemacht. Also, ich steig ab, zieh den Draht fest und da sehe ich diesen alten Bauwagen. Und was war so Besonderes daran? Der Bauwagen gehört den Waldarbeitern. Die haben aber gerade 50 Kilometer von hier entfernt zu tun. Das weiß ich von Tim Timmermann aus meiner Klasse. Sein Vater ist der Förster von hier. Ja, und weiter? Das Seltsame war, dass am Waldrand in der Wiese deutlich ein Trampelpfad zu sehen war, der direkt zu dem Bauwagen führt. Also war irgendjemand in letzter Zeit bei dem Wagen. Aber wer, wenn nicht die Waldarbeiter? Außerdem haben wir hinter dem Bauwagen leere Plastikeimer und Farbflecken in der Wiese gefunden. Und jetzt rate mal, welche Farbe die Flecken hatten. Rot. So ist es. Wir sollten auf jeden Fall noch einmal gemeinsam hin. Und ich möchte unbedingt noch mal zu der alten Eiche. Ich habe das Gefühl, sie will mir etwas sagen. Du glaubst, du kannst in Kontakt mit ihr kommen? Du hast das von dem Vortrag noch im Kopf, nicht wahr? Der Mann hat davon erzählt, dass das möglich ist und dass gerade Frauen zu so etwas Zugang haben, weil sie gefühlsbetonter sind und solche Sachen eher zulassen als wir logisch denkende Männer. Ja, ich glaube schon. Ich will es zumindest versuchen.